wachsen Söhnen und des reifen Samen im ganzen Land. Marschieren die Soldaten, wir sind des Reiches erbarmtige Wachen. Wir sind die Finnischen, die Knappen und die Bären. Wir bergen Horste im Inneren des Landes, an alle Grenzen stehen wir und halten Wort. Mit Spitzen hält die Schwingen vor dem Blauen und in dem Land entsteht ein Vertrauen. Wir bergen Horste im Inneren des Landes, an alle Grenzen stehen wir und halten Wort. Wir sind des Reiches erbarmtige Adler, wir sind die Finnische, die Krapfen auf die Wehr. Wir feigen Zöger, wir vermittern Ferne, wir sind verleiht, die Leben und die Sterne. Wir sind des Reiches erbarmtige Adler.